so kann ich mich bei grünen Zweigen noch fernerhin vergnügt bezeigen. So seh ich meine Götze an meinen Reifen schätzen, so recht ich in vergnügter Deiner Fröhlichkeit mit gleicher Lust bereit. Wir sind zu deiner Fröhlichkeit mit gleicher Lust bereit.